Verkoppelung von Mein blaues Buch von Hermann Löns, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Verkoppelung. Es geht ein Mann durch das bunte Land. Die Messkette hält er in der Hand. Sieht vor sich hin und sieht sich um. Hier ist ja alles schief und krumm. Er misst wohl hin und misst wohl her. Hier geht ja alles kreuz und quer. Er blickt zum Bach im Tale hin. Das Buschwerk dort hat keinen Sinn. Zum Teiche zeigt er mit der Hand. Das gibt ein Stück Kartoffelland. Der Weg macht seinen Augen Pein. Der muss fortan schnurgerade sein. Die Hecke dünket ihm ein Graus. Die roden wir natürlich aus. Der Wildbirnbaum ist ihm zu krumm. Den hauen wir als ersten um. Die Pappel scheint ihm ohne Zweck. Die muss da selbstverständlich weg. Und also wird mit vieler Kunst die Feldmark regelrecht verhunzt. Ende von Verkoppelung.